Hallo, Tiger Lady, sag, wie geht es dir? Hab lang auf dich gewartet, sprachst nicht mehr mit mir. Warst irgendwie verschwunden, noch ehe ich mich versah. Ich stand da wie ein Ochse, wusste nicht, was geschah. Hallo, Tiger Lady, war ich bös zu dir? Hab ich dich sehr verletzt? Komm schon, sag es mir. Wie soll ich dich verstehen, wenn du stets vor mir kneist? Wie lang soll ich noch warten, bis du mal begreifst? Hallo, Tiger Lady, hast mir wehgetan. Vertrauen zu missbrauchen find ich nicht profan. Und ich, alter Idiot, renn dir noch hinterher. Nein, wirklich, Tiger Lady, das will ich nicht mehr. Tiger Lady, sag, bist du noch da? Was hat mein Herz gebebt, als ich deine Augen sah? Deine Blicke voll Gefühl sind das Größte für mich. Ihr wirklich, Tiger Lady, darum lieb ich dich. Deine Blicke voll Gefühl sind das Größte für mich. Ja, wirklich, Tiger Lady, darum lieb ich dich. Hallo, Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady, hallo Tiger Lady.